Wer Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, Allah belohnt ihn. Und guck mal diese kurze Geschichte, inshallah, über Malik ibn Dinar. Rahimahullah wa rahmatu wasi'a. Eines Tages ging er zu einem Schmied, weil er irgendwas machen wollte. Und sah, wie der Schmied ein Stahlstück aus dem Feuer rausgehüllt hat und das mit seiner eigenen Hand zurechtgebogen hat. Malik ibn Dinar guckt, und yani, wie mit seiner Hand? Und der Mann hebt seine Hand und haut da drauf und seine Hand ist nicht verbrannt. Ist alles in Ordnung. Sagte Malik ibn Dinar zu diesem Mann, bei Allah, sag mir, was deine Geschichte ist. Sagte der Mann, ich kann dir meine Geschichte nicht erzählen. Sagte, bei Allah, sag mir bitte deine Geschichte. Und diese Geschichte, vielleicht kann dir den einen und auch den anderen treffen. Subhanallah. Sagte, ich erzähle dir meine Geschichte. Aber erzähl die bitte nicht weiter. Sagte, eines Tages wohnte ich neben einem Freund von mir, der verheiratet war. Er musste reisen. Und er hat mir gesagt, hier hast du ein paar Dinars. Täglich gehst du für meine Frau einkaufen. Sie wird dir einen Zettel vor die Tür legen. Du nimmst diesen Zettel, gehst du einkaufen, kommst du zurück, legst du es vor der Tür, klopfst du und gehst du. Hat er es jeden Tag gemacht, hat den Zettel genommen, ist einkaufen gegangen, kam zurück. Eines Tages war die Tür ein bisschen offen. Und subhanallah, guck mal, die Herzen sind manchmal schwach. Er schaute hin, sah eine Frau, die sein Herz erobert hat. Von ihrer Schönheit. Subhanallah. Sagte er, ich habe sie gesehen und ich war von ihrer Schönheit hin und weg. Ging rein, hat die Tür zugemacht und wollte was von ihr. Sie hat ihm gesagt, Ittaqillah. Er wollte es unbedingt. Sagte sie, weißt du was? Komm in meinem Zimmer rein. Schließ die Tür, hat er die Tür zugemacht. Schließ die Fenster, hat die Fenster zugemacht. Mach die Rollos runter oder die Vorhänge. Hat er runtergemacht. Sagte zu ihm, egal wie viele Türen und Fenster zumachen wirst, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich sehen. Allahu Akbar. In dem Moment sagte dieser Mann, Astaghfirullah al-Azim. Sagte er, du bist eine gute Frau, eine rechtschaffene Frau. Mach bitte ein Bittgebet für mich, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich yawm al-Qiyamah und auf dieser Erde bewahrt vom Höllenfeuer und vom Feuer selbst. Und sagte, das ist meine Belohnung auf dieser Erde, dass das Feuer mir nichts anhaben kann. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Du musst auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen mit deinem ganzen Herzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der gibt und nimmt. Und jeder hat seinen Anteil in auf dieser Erde. Das ist, was ich sagen möchte, dass die Muslime zurück zu dem kehren sollten, was Allah zufriedenstellt und was Muhammad s.a.w. für uns als Sunnah vorgesehen hat. Wallahi al-Azim, kein Mensch kann glücklich oder sich glücklich schätzen, wenn er Muhammad s.a.w. nicht als Vorbild hat. Sallallahu alaihi wasallam.